Einleitung. Was mir der Meister sagte. Es erscheint mir, als ob die Zeit stehen geblieben sei. Die Jahre sind jedoch vorübergegangen. Ich habe das Gefühl, als ob ich nicht älter geworden sei, und doch könnte es sein, dass ich gealtert bin. Nach und nach bin ich mir über meine Lebensaufgabe klar geworden, so als ob mich jemand angeleitet hätte. Und wenn nun die Jahre wirklich vergangen sind und ich tatsächlich älter geworden bin, dann muss ich nunmehr über gewisse Dinge Zeugnis ablegen, die mir bekannt sind und die im Wissensspeicher keines anderen vorhanden sein können. Dinge, die ich 30 Jahre lang gehütet habe, die jedoch neu sind, als ob sie erst gestern geschehen seien. Dinge, von denen ich bisher niemandem etwas mitgeteilt habe, die von mir bisher nicht benutzt wurden. Es handelt sich um den letzten großen Krieg, der ebenso gigantisch war wie der im Heldenepos des Mahabharata geschilderte, sogar noch gewaltiger, setzte er doch das Zeichen für das Ende der Zeiten eines Manvatara, eines kosmischen und irdischen Kreislaufes. Wer da glaubt, diese Tragödie lediglich als einen weiteren Weltkrieg ansehen zu können, der hat von alledem, was sich da abspielt, nichts begriffen. Wir alle, die wir sie miterlebt haben, sogar weit draußen in den äußersten Winkeln der Welt, wir sind im Innersten unseres Wesens betroffen und können sie niemals vergessen. Als vor nunmehr 35 Jahren der Krieg zu Ende ging, war es leichter, frei seine Meinung zu äußern und zu sagen, was man dachte. Heutzutage ist die Atmosphäre stickig und man wird von Schatten bedrängt. Die Ketten, die der Erde von den Siegern auferlegt wurden, werden immer bedrückender und die Wahrheit oder das Licht ist schon nicht mehr zu sehen. Keiner wagt, eine Äußerung zu tun, die noch 5 Jahre nach Beendigung jener entsetzlichen Katastrophe möglich gewesen wäre. Die nach dem Krieg geborenen und herangewachsenen Nachkommen sind schwache, lassen sich gern Kinder des Wassermanns nennen, manipulierte, verweichlichte, jedoch bestimmt nicht durch das Wasser des Wassermannes Geister, die in ihrer Entwicklung gehemmt worden sind und durch gelenkte Erziehungsmethoden, durch Propaganda und gezielte Informationen sowie durch die Droge, die universelle Liebe, die Blumen und durch eine Musik wie zur Endzeit von Lemurien an die Wand gespielt wurden, wohinzu noch ein Terrorismus ohne Größe, ohne einen Olymp, ohne Licht der Götter kommt. Für den Fall jedoch, dass sich jenseits des alltäglichen Bewusstseinszustandes im Unbewussten der Menschen, im kollektiven Unterbewusstsein ein noch vorhandener schwacher Abglanz der heroischen und männlichen Wahrheit wieder zum Leben erwecken sich ließe, inmitten so vieler hinterlistiger Propaganda und einer von den Dämonen der Dummheit gelenkten Literatur, für diejenigen also, die noch zu einem solchen Aufschwung fähig sind, stelle ich die nachfolgenden Seiten zusammen, darüber hinaus aber auch für alle ehemaligen Kriegsteilnehmer, meine Kameraden, für die Gefangenen und die überall in der Welt an die Felsen des Kaukasus angeschmiedeten und Gequälten. Meine Enthüllungen werden nicht veraltet sein, wenn sie auch länger als 30 Jahre in einer alten Dachkammer aufbewahrt wurden, denn der Krieg ist ja noch nicht zu Ende. Und weil es in der Richtung nach vorn nun schon keine Zeit mehr gibt, der Weg in der Zeit kann jetzt nur noch nach innen, hinauf oder hinabführen. Der Zeitbegriff besteht doch nur noch im Verständnis dessen, was geschehen ist. Und die Tatsache, dass es heutzutage schwieriger geworden ist, sich zu äußern als gestern und dass sich die Furcht vor dem Sieger immer mehr steigert, ist ein Beweis dafür, dass nichts als abgeschlossen betrachtet werden kann und alles noch in der Schwebe ist wie vor Beginn der Geschehnisse. Und zwar aus Gründen, die wir im Folgenden darlegen. Hitler, ein Eingeweihter. In meinen Büchern »Weder zu Lande noch zu Wasser« sowie »Die Schlange des Paradieses« habe ich berichtet, wie es kam, dass ich meinen Meister traf und ein Eingeweihter wurde. Ich werde mich somit über dieses Thema nicht weiter auslassen. Möge es genügen, dass ich sage, dass ich den Pfad niemals verlassen habe, wenn ich ihm auch auf meine eigene Weise gefolgt bin, inmitten vieler Schwierigkeiten, wobei ich im Kampf gegen mich selbst immer wieder die Oberhand gewinnen musste. Der Orden ist für Kämpfer, und meine Ergebenheit gegenüber dem Meister gilt für die Zeit meines Lebens und über dieses Leben hinaus. Etwas habe ich bisher noch niemals gesagt, dass es nämlich der Meister war, der uns im großen Krieg auf esoterische Weise mit Hitler zusammenführte. Der Meister sagte zu uns: Hitler ist ein Eingeweihter. Er kann sich mit den in der Astralebene Weilenden verständigen. Es ist mir nicht bekannt, welche seine geistigen Führer sind, aber ich habe mich entschlossen, ihm zu helfen. Hitler ist ein Wesen mit einem eisernen, unerschütterlichen Willen, welchen er unweigerlich in die Tat umsetzt, sobald der Befehl zum Handeln an ihn ergeht. Er weicht niemals zurück. Ich habe mit ihm in Verbindung gestanden. Ein andermal erklärte er uns, dass es Hitlers Mission sei, das Schicksal am Höhepunkt der Zeiten zu wenden, indem er der Erde den erforderlichen Impuls zu ihrer Verwandlung, ihrer Umgestaltung gibt, was zur Folge hätte, dass die Möglichkeit zur physischen Entropie im Ablauf des Kali-Yuga oder des dunklen, des eisernen Zeitalters überwunden werden könnte. Die Umwertung aller Werte bietet die einzige Überlebensmöglichkeit. Hitler war das Werkzeug, durch das hindurch ein Geistesstrahl aufleuchtete. Bei der Einweihung war ihm die Vrielkraft, die sieghaft magische Energie, auch Far genannt, verliehen worden. Gegen ihn wurden nun sämtliche Kräfte des Schattens und des Todes, der Inertion und der Elementarwesen entfesselt. Deshalb mussten wir ihm helfen. Es wurde ein Krieg der Götter und Dämonen, ein kosmischer Krieg, der auf Erden ausgetragen wurde und dort die allerdramatischsten Formen annahm. Ein jeder von uns half auf seine Weise. Ich gab eine Zeitschrift, das neue Zeitalter, heraus, und darin ließ ich von alledem einiges durchblicken. 20 Jahre später, als sich die Archive der Nürnberger Prozesse für Forscher öffneten, waren viele von Erstaunen überwältigt, trotzdem aber blieben die geheimen Wurzeln des Geschehens unbekannt. Der Meister war wiederum einmal bestätigt worden. Als dann das Buch »Die Rückkehr der Zauberer« von Louis Pauwels und Jacques Bergier veröffentlicht wurde, rief es große Unruhe und Neugier hervor, sogar bei den Marxisten. Zu dieser Zeit war ich Botschafter in Jugoslawien und es war der Generalsekretär der Sozialistischen Partei Chiles, Raul Ampuero, ein Freund von Barreto, des Jason in meinem Buch Flor in Existente, der mich in Belgrad auf dieses Buch hinwies und auf die darin über den esoterischen Hitlerismus gemachten Enthüllungen ansprach. Späterhin suchte mich Eugenio González, damals Rektor der Universität von Chile, ein erlesener, ausgeglichener und tiefer Geist, ebenfalls Sozialist, während eines meiner Besuche in Santiago auf, um sich mit mir über die Enthüllungen in dem Buch »Die Rückkehr der Zauberer« zu unterhalten. Er entsann sich, dass ich dieselben bereits vor 20 Jahren in meiner Kampfschrift vorweggenommen hatte. War das sicher? War das möglich? Wie konnte ich das zu der damaligen Zeit wissen? Die Worte des Meisters haben sich stets bewahrheitet. Er irrte sich niemals. 5 Jahre vorher hat er mir vorausgesagt, was mit meinem Vaterlande geschehen wird. Chile wird in die tiefste Not gestürzt werden und daraus wird es sich wieder erheben, um sich schließlich an die Spitze der amerikanischen Nationen zu stellen. Unter den damaligen Umständen konnte das den Anschein erwecken, als sei dies eine sinnlose Behauptung. Aber er hat niemals etwas kundgetan, was sich nicht bewahrheitet hätte. Bestätigt durch die Sterne und durch das Schicksal können wir in dem großen kosmischen Krieg der Welten niemals etwas widerrufen. Wir können weder umkehren, noch uns aus unseren Kampfstellungen zurückziehen. Dem Kriege verdanke ich meine Einweihung und dem Meister die Kenntnis vom esoterischen Hitlerismus. Der Meister hat niemals seine Meinung geändert. Hätte er es getan oder hätte er mir befohlen, es zu tun, dann hätte ich ihm gehorcht. Aber er tat es nicht. Er sagte niemals, dass wir uns geirrt hätten. Nachdem die Prozessakten von Nürnberg der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, begannen französische Schriftsteller mit der Herausgabe sensationeller Bücher im Stile von »Die Rückkehr der Zauberer«, die voller Ungenauigkeiten waren, sich jedoch auf das Thema bezogen. Diese Bücher werden nicht in andere Sprachen übersetzt, ausgenommen sind einige spanische Verlage. Die Angelsachsen ignorieren sie oder geben vor, von ihnen nichts zu wissen, denn es sind ja gerade sie, die von alledem am meisten wissen. Sie möchten nicht, dass in anderen ein Verdacht aufkeimt. Die Deutschen, denen der Fuß des Feindes an der Kehle sitzt und die einer bis in die kleinsten Einzelheiten geregelten Umerziehung und Propaganda ausgesetzt sind, um die neue Generation ihrer Tradition und ihrer wahren Geschichte zu berauben, zählen nicht mit. Die Italiener haben sich niemals aus den Klauen des Vatikans befreien können, der sie unter Androhung von Seelenqualen mit dem Index bedroht und der sie dem Marxismus, seinem wirklichen Menschensohn, in die Arme treibt. Eben deshalb, weil die herausgekommenen Werke weder veröffentlicht noch universell verbreitet werden, fügen wir diesem Buche sehr ausführliche Literaturangaben über Bücher dieser Thematik bei, die größtenteils durch erklärte Feinde des Hitlerismus in böswilliger Absicht geschrieben wurden, die aber trotz allem ihre ungeheure Bestürzung, ihre Faszination und ihren Schrecken nicht verbergen können über das, was sie als magischen Sozialismus, als magischen Realismus bezeichnen. Gehen wir nunmehr dazu über, einige wenige Abschnitte aus Büchern zu zitieren und zu besprechen, aus denen ersichtlich ist, welche Besorgnisse und Ängste durch die Ereignisse erweckt wurden, die sich hinter dem dramatischen Geschehen abspielten.